Bob Mould mittlerweile solo unterwegs ist, was amerikanische Alternative-Musik angeht, eine kleine Berühmtheit. Das liegt wohl an seiner oder an der Band Husker Du, die in den 80ern eine wichtige Rolle in der ganzen Post-Punk-Bewegung innehatten. Husker Du vermischten harte Rock-Elemente und Pop-Harmonien, hatten so eine wirklich große Fanbase. In den 90ern hat Sänger und Gitarrist Bob Mould nach Husker Du das Ganze mit seiner Band Sugar weitergeführt, etwas poppiger, aber immer noch ähnlich wie Husker Du. Sugar sind mittlerweile in Vergessenheit geraten, deswegen haben wir sie gerade aus der Mottenkiste geholt und mit Changes gehört. Normalerweise kommen die Werbespots von Jeansherstellern immer mit einem Song, nachdem er ein Hit war. Doch im Fall Stillskin war es anders. Peter Lalor, Gitarrist und Filmmusiker, hatte den Job für den Spot schon und ging zeitgleich mit seiner Band Stillskin an den Start. Der Song Inside passt wunderbar in die Zeit von Nirvana, hört sich ähnlich an und präsentiert Sänger Ray Wilson, der dann später mal als Stimme von Genesis und als Solokünstler von sich Reden machte. Inside blieb der größte Hit von Stillskin, die sich danach schnell wieder auflösten. Die 90er waren die Dekade für Techno und einige interessante Ableger dessen, zum Beispiel Dance-Pop. Da gab es gerade in England unzählige Projekte und Formationen, die genauso plötzlich wieder verschwanden, wie sie gekommen waren. Eine von ihnen war Dubstar, die auch einige kleinere Hits hatten und eine Zeit mit der späteren Sängerin von Klein zusammengearbeitet haben. Einer der tollen Momente von Dubstar haben wir gerade gehört, Stars von 1995. Für viele sind die englischen Smiths unvergessen, Sänger Morrissey lehnt ja eine Reunion strikt ab. Zugegeben, The Smiths waren eine tolle Band, aber sie waren nicht die einzigen mit genau diesem Stil. Gene zum Beispiel haben ganz ähnlich geklungen, ohne die Smiths irgendwie nachzuäffen. Die Gruppe hatte einigen Erfolg, hat es aber außerhalb von England nie geschafft, was sehr schade war. Hören wir Gene von 1995 mit Sleep Well Tonight. It's the end of the year, I have just settled here. It may not be much, but it's enough. Yet trouble has sprung from the pubs and the clubs. We'll see blood soon when the night's through. Still you can't have it all. There's a hole in the wall. Get some money and we'll show them Was wäre Manchester der 90er ohne die In Spiral Carpets gewesen? Die Gruppe lag ganz in der Tradition von Bands wie Kings, Buzzcocks und hatte eine Crew zu ihrem Markenzeichen erkoren. Noel Gallagher von Oasis war übrigens mal Roadie dieser Band und hat dort viel über den Musikbusiness gelernt, bevor er selbst ziemlich erfolgreich wurde. Das Markenzeichen der In Spiral Carpets war neben der Crew der verfieser Orgelsound. Das war ziemlich unüblich zu der Zeit. Hören wir aus den frühen 90ern In Spiral Carpets mit She Comes in the Fall. Ende der 80er, Anfang der 90er gab es eine kleine deutsche Underground-Supergroup, die Erde aus Hamburg. Sie tourten im Vorprogramm der einstürzenden Neubauten, brachten einige LPs heraus und haben sich viel zu früh wieder aufgelöst. Mitte der 90er wollte Sänger Tobias Gruben die Erde wieder auferstehen lassen, verstarb aber leider an einer Überdosis Heroin. Ich bekomme heute noch eine Gänsehaut, wenn ich diese Band höre. Die hatten einen einmaligen Sound und egal, ob sie Deutsch oder Englisch sangen, man konnte immer die Erde raushören. Erinnern möchte ich an die Erde mit dem Song Leben den Lebenden. keine Freiheit ist Leben, keine Furcht ist Ohnmacht. Heute fragt man sich wieder, was war das eigentlich? Trip-Hop? Ach ja, Portishead, Tricky, Massive Attack. Genauso sollte man Hooverphonic aus Belgien erwähnen, deren Sound vielleicht nicht ganz so düster war wie der der britischen Kollegen, aber dennoch von der Machart eher gab es viele Gemeinsamkeiten. Hooverphonic entdeckten alte Aufnahmen von Burt Bacharach oder haben sogar den Crosby, Stills, Nash-Klassiker Guinevere gesampelt und einen komplett neuen Song drumherum gebaut. In Belgien sind sie immer noch ein Begriff und es gibt sie immer noch. Hören wir Hooverphonic vom ersten Album mit Two Wiki. You can hurt me. I can't. Seit Ewigkeiten gibt es die Band James aus Manchester. Ich persönlich hätte sie für eine Band der 90er gehalten, doch schon seit 1981 gibt es diese Gruppe. In den 90ern hat die Band allerdings ihre größten Erfolge. Sit Down, Late und einige andere Songs markierten den Höhepunkt in ihrer Karriere. James wurden übrigens des Öfteren von Brian Eno produziert und einige Bands, die bei ihnen im Vorprogramm spielen durften, unter anderem The Stereophonics, The Corrs und Coldplay, haben dann selbst eine internationale Karriere gestartet. Hören wir einen der Hits der fast vergessenen Band von 1992, Born of Frustration. Yeah. Die britischen Sneaker Pimps waren ein Projekt, bei dem auch Chris Corner mitwirkte, der mittlerweile seine eigene Band I'm X betreibt. Das erste Album Becoming X, das 1996 erschien, hatte dann auch einigen Erfolg und firmierte hierzulande auch unter Trip-Hop, was der Sache nicht unbedingt gerecht wurde. Die Sneaker Pimps machten elektronische Popmusik und wie in den späten 90ern durchaus üblich, wurden öfters mal die Sänger gewechselt. Hören wir von 96 die Sneaker Pimps mit Six Underground. Dass in Schweden gute Pop- und Rockmusik entsteht, kann man gerade wieder dieser Tage beobachten. Robin, Mando Diao, Money Brother und unzählige mehr. In den 90ern waren es Bands wie The Wannadies, die eine perfekte Symbiose aus hart gespieltem Rock- und Pop-Klängen hinbekamen. 1996 erschien ihr Album Backseat Me und das hatte tolle Ohrwürmer wie beispielsweise Hit. Thursday's the day after Wednesday. no fun. Tuesday's a waste. Wednesdays I go out. Oh, nothing. Thursday's headache. And I deserve it. Fridays I go out. At least something. Wenn es um ein Hit-Wunder aus den 90ern, in England geht, dann fällt sein Name neben Babylon Zoo ziemlich häufig. Jockey Prakash Mishra, der hat unter dem Pseudonym White Town einen Nummer-1-Hit aus dem Ärmel gezaubert und verschwand dann genauso schnell wieder von der Bildfläche. 1997 erschien die Single Your Woman, ein Riesenerfolg, was wohl auch an dem verwendeten Sample von 1932 lag, das Mishra ziemlich gewitzt in seine Komposition einbaute. Yeah. das war's auch schon fast in diesem Soundcheck, in dem es um vergessene Bands der 90er ging. Hören wir bis zu den Nachrichten noch die Band Laika, die in den 90ern mit ihrer sehr eigenen Version von elektronischer Popmusik von sich reden machte. Hören wir bis zu den Nachrichten den Song Rebel. Thomas Elbern war am Mikrofon und sagt jetzt schon mal Tschüss.